Was wäre, wenn? Stell dir einmal vor, wie anders unsere Welt aussehen würde, wenn unsere Vorfahren etwas netter gewesen wären und die Neandertaler und Floris-Menschen in Ruhe gelassen hätten. Wie es wohl wäre, heute mit all diesen verschiedenen Menschenarten zusammenzuleben. Vielleicht hättest du ein paar kernige Neandertaler-Kinder in deiner Leichtathletikmannschaft und dein Nachbar wäre ein kleinwüchsiger Floris-Mensch. Welche Folgen hätte das wohl für die Politik und die Religion? Würden Denisovaner das Wahlrecht bekommen? Wären Pfarrer bereit, einen Sapiens und eine Neandertalerin zu vermählen? Dürfte ein Neandertaler Pfarrer, Rabbi oder Imam werden? Hättest du vielleicht gern eine Neandertalerin als beste Freundin? Hätten die übrigen Menschenarten überlebt, würden wir Sapiens uns jetzt vielleicht sogar mit anderen Augen sehen. Wir halten uns ja gerne für ganz besondere Geschöpfe. Wenn du jemandem erzählst, dass wir eigentlich auch nur Tiere sind, wirst du wahrscheinlich lauten Protest ernten. Die meisten Leute glauben nämlich, dass wir der Tierwelt haushoch überlegen sind. Und warum denken sie das? Weil es seit dem Verschwinden der anderen Menschenarten nichts mehr auf Erden gibt, was uns Sapiens ähnlich ist. Da fällt es natürlich leicht zu glauben, wir hätten mit den Tieren nichts gemein. Hätten die Neandertaler und die Zwergmenschen von Floris überlebt, wäre es dem Sapiens schwerer gefallen, sich als etwas Besonderes zu fühlen. Und wer weiß, vielleicht haben unsere Urahnen die übrigen Menschenarten ja genau deshalb ausgerottet. Aber wie konnten die Sapiens die anderen Menschenarten überhaupt bezwingen? Die Neandertaler waren stärker, die Denisovaner waren besser an kälteres Klima angepasst und die Floris-Menschen kamen mit weniger Nahrung aus. Und dennoch haben unsere Sapiens-Vorfahren den Planeten erobert. Welche Superkraft machte sie zu Super-Sapiens?